Die staatlichen Organe in Russland, China und Japan erklärten offiziell, dass der Atomsprengkopf-Explosionsversuch der DEVRK auf die ökologische Umwelt ihrer Länder gar keinen negativen Einfluss ausgeübt habe. Das Amt für Meteorologie und Umweltuntersuchung der Russischen Föderation bestätigte, dass die Atomsprengkopf-Explosion in Korea auf die Radioumwelt Russlands nicht negativ gewirkt habe. Der Sprecher des Meteorologischen Amtes von der russischen Region Primorsk unterstrich, dass von keinen Aufsichtsstationen in der Region die Zunahme der Radioaktivität erfasst wurden und der Wert der Radioumwelt der Region normal sei. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying sagte, dass sein Land durch den Atomsprengkopftest der DEVRK keine Wirkung von den radioaktiven Strahlen bekommen habe. Auch das chinesische Ministerium für Umweltschutz gab bekannt, dass nach den Beobachtungen von 25 automatischen Observatorien in den Grenzgebieten von drei nordöstlichen Provinzen keine Anomalie festgestellt worden sei. Das japanische Umweltministerium informierte, dass in seinem Land keine Änderung des Radioniveaus verzeichnet worden sei.